Men det är säkert inte lästig. Folk i den väggen med smaj på mig. Klart skajn och glas. Och det lättste läktigt han är oss. Men vill han mal behandla mig. Die Geilheit steht dir im Gesicht. Im Festen bist du da mit Wein. Und drüber darf der ganze sein. Du Luder hast noch nicht genug. Bald komme auch ich zum Zug. Ich reih mich in der Schlange ein. Aber schieb mich bitte nur mit Gummi rein. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Die Geilheit steht dir im Gesicht. Im Beste spielst du Dame mal. Und drüber darf der ganze Saal. Mit drüber bist du verloren. Hab es gehört, da auch dazu. Die Fotze stinkt wie ein totes Tier. Egal, du kostest nur bei dir. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Die Geilheit steht dir im Gesicht. Im Besten spielst du Damenwald. Und drüber darf der ganze Saal. La la la. La la la. Dein Hobby war auf nichts zu hören. Grad hast du mit dem Kopf gelegt. Jetzt wirst du Drecksbau ausgefickt. Dann will noch mal, wer hat noch nicht? Die Geilheit steht dir im Gesicht. Im Festen spielst du damit mal. Und drüber darf der ganze Saal. Dann will noch mal, wer hat noch nicht? Die Geilheit steht dir im Gesicht. Der beste Spielst du damit mal. Und drüber darf der ganze Ball. Ole, wir fahren den Puff nach Barcelona. Ole, ole. Ole, wir fahren den Puff nach Barcelona. Ole, ole.